Ihr befindet euch in allmählicher Zerkündelung bei Radio Blau. You are in gradual crumbling in Radio Blue. Ja, das war eine Computerstimme in diesem Jingle, das habt ihr möglicherweise gar nicht erkannt. Willkommen in der Sendung Allmähliche Zerkrümelung, diesmal die Ausgabe für den März 2016. Heute werdet ihr mal mehr Musik hören als in den letzten Sendungen, wo ich es tatsächlich noch geschafft hatte, gleich zwei Bands zu interviewen. Ich habe mich nochmal heute durch die Platten der Band Poison Girls gehört, deren Sängerin Y. Sabrosa ist nämlich vor 2 Wochen im Alter von 80 Jahren gestorben. Für mich waren die Poison Girls eine der beeindruckendsten Bands aus der englischen frühen Punk-Szene, die sehr von einem praktischen Anarchismus beeinflusst waren. Und gerade weil ihr Verständnis der anarchistischen Ideen für sie bedeutet hat, dass sie wirklich alles in Frage stellen, besonders auch die Umsetzung anarchistischer Ideen in der damaligen Gegenwart der frühen 80er Jahre, fand ich sie so toll. Y. Sabrosa war damals, als sie ihre erste Punkband gegründet hat, nämlich schon 40 Jahre alt. Zur Zeit, als die erste Platte rauskam, war sie schon 43 und Mutter von 2 Kindern. Das war im Jahre 1979, da kam die erste Platte raus. Und ihre Texte hatten damals eigentlich auch eine auffällig erwachsenere Perspektive als die von den meisten anderen Punkbands zu der Zeit. Aber wenn man Punk so im Sinne von Eigenwilligkeit und einem Hang zu undogmatischem Denken begreift, dann wird man diese Band einfach lieben müssen. Und jetzt spiele ich schon gleich ein Lied, nämlich eines der frühesten aufgenommenen Stücke, das Lied Revenge von einer Aufnahme aus dem Jahr 1977. That I had broke your heart and got away scot-free. But all the things I did to you, they're doing back to me. I'll pack my bag and leave my home and face it up and down in a friendly face. I cut it down. Revenge is sweet and sweet as ill. To kill or not to die. Revenge is sweet and sweet as ill. To kill or not to die. I tried to break a brand new heart and tell a stranger lies. Revenge is sweet. Still, to kill or not to die. To find another friendly face who's never even heard your name. What you did to me, I'll do the same to you. Revenge is sweet and sweeter still. To kill or not to die. Revenge is sweet and sweeter still. To kill or not to die. Stranger lies. Revenge is sweet, sweeter still. To kill or not to die. To find another friendly face who's never even heard your name. What you did to me, I'll do the same to you. Revenge is sweet and sweeter still. To kill or not to die. Yeah, revenge is sweet and sweeter still. To live and not die. Revenge. Revenge. Revenge. Revenge. Revenge is sweet. I said revenge. Revenge. Revenge. Revenge. Revenge von den Poison Girls war das. Y. Sabrosa, die Sängerin der Poison Girls, war die Tochter osteuropäischer jüdischer Eltern und sie wurde tatsächlich nämlich schon im Jahre 1935, genau gesagt im Juni 1935, im Londoner East End geboren, wo ihre Eltern lebten. In den 50er Jahren verbrachte Y. Sabrosa auch 2 Jahre in Israel, habe ich nachgelesen, um dort eine Keramikausbildung zu machen. Ich habe gelesen, dass sie damals über eine Freundin zum Anarchismus gelangte, deren Eltern bei der 1886 schon gegründeten Monatszeitung Freedom arbeiteten. In den 60er Jahren bekamen sie dann 2 Kinder, die später auch in einigen der frühen Punkbands gespielt haben, nämlich Jem Stone und Pete Fender, die später bei Rubella Ballet und oder den Fatal Microbes gespielt haben, also Londoner Punkbands. So sind zumindest ihre Punknamen, sie haben auch richtige Namen. Ja, die Poison Girls hatten ihre Anfänge nämlich schon im Jahre 1975 in Brighton, als eine Band gesucht wurde, die den Hintergrund für ein experimentelles Theaterstück liefern sollte. Da hießen sie aber noch nicht Poison Girls. Vice Versa lebte, wie gesagt, in Brighton, also direkt am Ärmelkanal. Und nach ersten Konzerten in Brighton damals zog Vice Versa dann zusammen mit der Band dann 1977 in ein zum Abbruch vorgesehenes Haus nördlich von London, genau gesagt in die Nähe von Epping in Essex. Das Haus sollte für die damals geplante M25-Autobahn abgerissen werden. Deswegen war es wahrscheinlich naheliegend, dorthin zu ziehen und preiswert. Was das vermutlich auch der Grund war, wieso rein zufällig damals auch die Leute von der Band Crass nur 4 Meilen entfernt gewohnt haben. Also wahrscheinlich haben sich da noch mehr Leute in der Gegend angesiedelt. In dem Bonner Fanzine Datenverarbeitung, das man im Internet noch einsehen kann, vom Mai 1980, da kann man ein Interview mit den Poison Girls nachlesen, in dem das Haus auch ein bisschen beschrieben wird. Und da heißt es, Epping liegt nördlich von London, ländliche Gegend. Y, Lance und Richard wohnen zusammen mit einigen anderen und Ys Kindern sowie Hunden und Katzen in einem wunderschönen großen Altbau, der leider im August 1980 wahrscheinlich einer Autobahn zum Opfer fällt. Ein paar Jahre später ist das dann tatsächlich auch passiert. Das Haus ist der Autobahn zum Opfer gefallen. Im Jahr 1978 haben sie dann aber ihre ersten Lieder veröffentlicht, die Poison Girls, und darunter auch das nun folgende Closed Shop, in dem allerdings Richard Famous singt. I go walking down the high street. All those posters trying to catch my eye. They say, come in and buy me. I said, my money's just as good as the rest. They said, sure, ma'am, but we only deal in the best. I'm not trying to mess you about, but I'm afraid that we just sold out. I don't believe you when you say you ain't got what I want. I don't believe you when you say you ain't got what I want. I don't believe you when you say you ain't got what I want. Say you ain't got what I want. I met these people who really ought to know me. Strong and they're coming on slowly. I'm talking at them, trying to get through. They said, just come back with something new. I said, my songs are as good as the rest. They said, sure, man, but we only deal in the best. And don't come here wasting my time, 'cause I'm not a musician, but the company's mine. I don't believe you when you say you ain't got what I want. I don't believe you when you say you ain't got what I want. I don't believe you when you say you ain't got what I want. It's a closed shop. Closed shop. It's a closed shop. Closed shop. It's a closed shop. Closed shop. It's a closed shop. Closed shop. It's a closed shop. I don't believe when you say you ain't got what I want. I don't believe you when you say you ain't got what I want. I don't believe you when you say you ain't got what I want. I don't believe you when you say you ain't got what I want. I don't believe you when you say you ain't got what I want. Ja, Closed Shop. Auf der Platte Hex, die sie dann zusammen mit Penny Rimbaud von Crass 1979 aufgenommen haben, formte sich dann so langsam der typische Poison Girls Humor heraus. Besonders das erste Stück der Platte, das heißt Old Tarts Song, drückt es ziemlich gut aus. Darin singt Vice Versa: If I had my time again, I'd come back as a man. If I had another life, I'd get myself a wife. To care for me by day and night, now I feel just like my mother. Her price is low, she doesn't bother. Everybody has their price, up yours. Wenn ich nochmal geboren würde, würde ich zurückkommen als ein Mann. Wenn ich nochmal ein neues Leben hätte, würde ich mir eine Frau suchen, die für mich sorgt, Tag und Nacht. Ja, Old Tart Song. If I had my time again, I'd like to come back as a man. If I had my time again, a cock and not a hen. I don't want to be like my mother, hang behind, fall behind, better than all the others. If I had my time again, if I had another life, I'd get myself a wife. If I had another life, to care for me by day and night, she would be just like my mother, hang behind, fall behind, better than all the others. If I had another life, I used to be a tart, sold myself as art. Now I feel just like my mother, her price is low, she doesn't bother. Doesn't bother. What do you know about anything, you stupid woman? Why don't you piss off where you belong? Everybody has their price. At yours! Normal, normal, murder, rape, normal, normal, normal. Ja, das zweite Lied, was ihr jetzt gehört habt, war das Lied Crisis. Wenn euch die Musik gefällt, solltet ihr auch unbedingt mal die Internetseite der Poison Girls, die heißt poisongirls.co.uk, angucken, wo man die sehr gelungenen Liedtexte nachlesen kann. Die waren nämlich keineswegs so schwarz-weiß, wie man es vom damaligen Politpunk oder Anarchopunk erwartet. Naja, zum Teil waren es auch ganz gute Texte. Nicht alle Texte waren schwarz-weiß. In Liedern wie Crisis oder dem auch sehr großartigen Persons Unknown wird wunderbar effektvoll das Lebensgefühl der frühen 80er unter Thatcher beschrieben, in denen die damalige englische Linke, der die Band ja übrigens kritisch genug gegenüberstand, in ihre anonymen Einzelteile zerrieben wurde. Ja, jetzt hört ihr das Lied Alienation von der zweiten Platte Chappaquiddick Bridge. Das ist erschienen auf Grass Records im Jahre 1980. Got a my tender lover, be my tender lover, be my tender love. Oh, my tender lover, be my tender lover, be my tender love. Oh, my tender lover, be my tender lover, be my tender love. Oh, my tender lover, be my tender lover, be my tender love. Oh, my tender lover, be my tender lover, be my tender love. Oh, my tender lover, be my tender lover, be my tender love. Oh, my tender lover, be my tender lover, be my tender love. Oh, my tender lover. Ja, das letzte Lied war das Lied Tender Love, ebenfalls von der Chappaquiddick Bridge Platte. In dem zu Anfang in dem Lied allerdings ihre Tochter Jem Stone singt. Irgendwann um 1983 kam es dann zum Bruch mit den Leuten von Crass, die sich am Text des Liedes The Offending Article störten, in dem eigentlich relativ abstrakt von einer Frau erzählt wird, die ihr Messer an sich nimmt, um das Ding abzuschneiden und an die Laborratte zu verfüttern. Also eine von vielen Rachefantasien im Gesamtwerk der Poison Girls. In ihrem Spätwerk blieben sie ihren anarchistischen Ideen treu, haben sich aber irgendwie aus der allzu engen Anarcho-Punk-Ummäntelung gelöst und sogar ausufernde Disco-Hits wie Other hingekriegt, das ihr jetzt hören werdet. You turn me on so straight, you plunge me in so deep, you lurch me out of my made-up mind, you're such another kind. You turn me on so straight, you plunge me in so deep, you plunge me into the heart of me, you creep me in my sleep, you fall me or did you push, you shook me off my dreams, you lurch me out of my made up mind, you're such another kind. You're so white, so pale, as you lie on my dark skin. You're from the other side, no familiarity. Ja, das war eine kleine Hommage an Y Subversa, die Sängerin der Punkband Poison Girls, die am 19. Februar 2016 im Alter von 80 Jahren verstorben ist. Ansonsten verbringe ich gerade viel Zeit mit Lesen. Ich habe mir ein paar Bücher kommen lassen, die gerade erschienen sind und jetzt zur Buchmesse teilweise auch mit ihren Autoren in Leipzig zugegen sein werden. Auch in den Büchern geht's zufälligerweise auffällig häufig um den Tod, so dass diese Sendung wohl irgendwie gänzlich dem Tode geweiht ist. Für den Buchpreis nominiert ist ja zum Beispiel der Roman Der goldene Handschuh von Heinz Strunk, vielleicht einigen von der Titanic bekannt, der die Lebensgeschichte des ja übrigens aus Leipzig stammenden Serienmörders Fritz Honka erzählt. Ich habe das Buch aber erst angefangen zu lesen und kann nur kurz euch das vorstellen. Fritz Honka hat seine Morde dann ja in Hamburg der frühen 70er Jahre begangen und war dann, als die Morde aufgedeckt wurden, 1975 so ein bisschen das Schreckgespenst aller Kinder- und Bildzeitungsleser. Das mag dann wohl auch Max Müller von der Berliner Band Mutter, die ja auch recht bekannt ist, dazu bewogen haben, seine erste Punkband in den 80er Jahren Honkas zu nennen. Damals noch in Wolfsburg. Das Buch malt die Trostlosigkeit der Kneipen in St. Pauli in den 70er Jahren sehr schön farbig aus. Für die weitere musikalische Nachmittagsgestaltung habe ich mir noch die neue Platte der Mönchengladbacher Band Die Strafe ausgesucht, die im Januar, glaube ich, erschienen ist auf dem Leipziger Major Label. Die Platte heißt Krunk oder Krunk. Und ihr hört jetzt das Lied Wir werden alle sterben. Wir werden alle sterben, früher oder später. Wir werden alle sterben, früher oder später. Wir werden alle sterben, früher oder später. Wir werden alle sterben, früher oder später. das ist immer leicht. Wenn keine Erklärung reicht. Und so suchst du ein Leben lang. Irgendjemand ist schuld daran. Du suchst Führung, denn dein Dasein braucht ein Ziel. Nur ein Leben und noch ein Leben schon zu viel. Mach dich einsam, kann nicht sein. Du bist wahrscheinlich nicht allein. Ich hatte niemand, der dir hilft. Der Glaube an eine Kraft. Dafür wurde sie ja erdacht. Anleitung, wie das geht. Auf tausend Seiten steht. Es ist so einfach, gib dein Leben aus der Hand. Es ist nicht viel, nur deine Seele und Verstand. Du hast nichts mehr zu entscheiden und keine Zweifel daran bleiben. Dich doch keine Schuld. Du bist nicht allein. Himmel, hilf mir. Doch dein Mut ist klein. Himmel, hilf mir. Gib dich niemals auf. Himmel, hilf mir. Du kommst schon darauf. Himmel, hilf mir. Ich soll schein. Es wird niemals einfach sein. Du musst dein Leben selber leben, nur dann bist du wirklich frei. Himmel hilft nicht, nur Betrug, es ist doch nur Selbstbetrug. Kannst du selber nichts entscheiden, bist du tot. In dir steckt eine starke Kraft, die das Leben lebenswert macht. Fehler lassen sich nicht vermeiden. Es sind wenigstens deine eigenen. Es ist nicht einfach und es liegt in deiner Hand. Du hast Hilfe, deine Seele und Verstand. Du kannst alles selbst entscheiden, darum bist du zu beneiden. Selbstbestimmt. Du bist nicht allein. Himmel hilft nicht, Himmel hilft nicht. Doch dein Mut ist klein. Himmel hilft nicht, Himmel hilft nicht. Ich niemals auf. Himmel hilft nicht, Himmel hilft nicht. Du kommst schon darauf. Himmel hilft nicht, es soll sein. Es wird niemals einfach sein. Es ist selber leben, nur dann bist du wirklich frei. Himmel hilft nicht, nur Betrug, es ist doch nur Selbstbetrug. Kannst du selber nichts entscheiden, bist du tot. Ja, am Schluss war das nochmal die Band, die Strafe mit dem Lied Himmel hilft nicht, das mir nun auch einen wunderbaren Übergang zum nächsten von mir ausgesuchten Buchmesse-Buch gestattet. Der bosnische Autor Cefat Karahasan nämlich, der hat schon 2004 den Leipziger Buchpreis zur europäischen Verständigung erhalten. Und ich glaube, ich habe den erst ein bisschen später kennengelernt. Mein erstes Buch, was ich von ihm gelesen habe, das war das Buch Der nächtliche Rat, das im Bosnien des Jahres 1991 angesiedelt war. Also es ging da um einen Arzt, glaube ich, der aus Berlin nach Sarajevo damals zurückgekehrt ist, und das hat mir schon sehr gut gefallen. Und darum habe ich auch nicht lange gezögert, als ich gehört habe, dass jetzt ein neues Buch bei Suhrkamp rauskommt. Der neue Roman von Cefat Karahasan spielt allerdings nur zu einem ganz geringen Teil in Bosnien, sondern zu Anfang in Esfahan, im damaligen Persien oder im heutigen Iran des 11. Jahrhunderts, also im Mittelalter. Der Roman von Cefat Karahasan heißt Der Trost des Nachthimmels. Und ja, dieses Buch ist recht dick, hat mich aber gleich ziemlich gefesselt. insbesondere irgendwie durch die Widersprüchlichkeit seiner Romanfiguren, die eigentlich sehr gut geschildert werden und dadurch, dass es beim Lesen einen auch irgendwie sehr gegenwärtigen Eindruck hinterlässt. Also ich glaube, dass die Thematik, dass da Cefat Karahasan auch an die gegenwärtigen Konflikte gedacht hat, aber auch so wie es sich liest, liest es sich nicht so wie ein historischer Roman unbedingt, sondern es liest sich irgendwie sehr zeitlos, würde ich sagen. Und zu Beginn geht es in diesem Roman auch gleich wieder um den Tod, nämlich einerseits um einen Selbstmord und dann noch zusätzlich um einen Giftmord. Und wie das alles zusammenhängt, werde ich hoffentlich auch noch rausfinden. Ich bin erst auf Seite 85 jetzt. Es liest sich auf jeden Fall wie ein Krimi oder vielleicht auch ein bisschen wie irgendwas von Dostojewski, sagen wir mal die Brüder Karamasow oder so, was ja auch ein Krimi ist. Und jetzt spiele ich aber noch mal kurz was von der neuen Die Strafe-Platte, nämlich das Lied Lorelei. Diese Stimmung ist viel zu traurig, wie ein Schleier, dunkel und schwer. Versuch einen Grund zu finden, wo kommt dieser Kummer nur her? Vielleicht hab ich nur schlecht geschlafen, eine unruhige, traumlose Nacht. Und doch sitzt es tiefer mit älter und ist gerade zum Leben erwacht. Es ist auf alle Fälle etwas, was mich zutiefst berührt und alle schönen Gedanken zerstört. Die Erinnerung an gestern, ein Schimmer, wie war's nochmal glücklich zu sein? Gestern wertloser Mal oder schlimmer, heute kostbar, selten und klein. Ich kann den Gedanken nicht fassen, er schwirrt einfach herum. Ich möchte doch nur wissen, warum. Vielleicht ist es auch etwas, was von alleine wieder geht. Doch es lässt einem keine Ruhe, wenn man etwas findet und es dann nicht versteht. Anscheinend muss ich mich nur gedulden, doch Zeit ist ein kostbares Gut. Und sich dem entgegenzustellen, dazu fehlt mir der Mut. Die Zeit heilt doch alle Wunden, ein Sprichwort ohne jegliche Kraft. Kummer ist nicht einfach verschwunden, wenn man mehrmals hintereinander lacht. Den Zustand zu akzeptieren, scheint mir die bessere Qual zu sein. Es ist halt ein Teil von mir, ganz allein, ganz allein, ganz allein. Stück für Stück verlässt. sich selber nicht mehr. Für wen das jetzt schwieriger ist, dann reagierst du wie ein kleines Kind. Und alle Menschen, die um dich herum sind, so hilflos, so hilflos, so hilflos, so hilflos, zu sehen, wie du diese Welt Stück für Stück verlässt. Stück für Stück nochmal die Strafe mit dem Lied Stück für Stück. Und ja, jetzt geht es wieder um den Buchmesse-Schwerpunkt. Ihr hört immer noch die Sendung Allmähliche Zerkrümelung bei Radio Plau. Und zur Buchmesse, da werden ja auch viele Comics präsentiert. Und da ich ein großer Comic-Fan bin, freue ich mich jetzt natürlich schon auf den Millionärs-Club, der in der GFZK, der Galerie für zeitgenössische Kunst in Leipzig, dann zeitgleich stattfinden wird, wo halt eher so die künstlerischen Comics, sagen wir mal aus dem Reprodukt-Verlag zum Beispiel und aus dem Avant-Verlag präsentiert werden. Und da werden auch einige Comic-Lesungen sein und unter anderem von dem Autoren, von dem ich hier einen Comic vorliegen habe, nämlich von Sascha Homer, den Comic in China. Der ist nämlich genau im Reprodukt-Verlag erschienen und der wird da auch im Millionärs Club anwesend sein. Vielleicht schaffe ich sogar, ihn zu interviewen. Ja, den Comic kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen in China. Ein bisschen wird sich dieser Millionärs Club ja so abseits dieses dieser Manga-Sache, des Manga-Hypes bewegen. Und in China, dieser Comic, der ist vielleicht so ein bisschen autobiografisch, könnte man sagen. Ich glaube, dass nämlich Sascha Homer wirklich in China war, obwohl ich es nicht genau weiß, aber er beschreibt diese Millionenstadt Chengdu in China, um die es da in dem Comic geht, so detailreich, dass ich es einfach vermute. Also Chengdu ist im Zentrum von China so ein bisschen angesiedelt. Es ist eine sehr große Stadt, 15 Millionen Einwohner mit Umland, glaube ich, oder so. Und ja, es ist eine Stadt, die unter dem Einfluss dieses hyperschnellen Wachstums, der überall in China stattfindet, auch immer wieder mal Anlass gibt für den Comic-Helden, der immer so eine Katzenmaske trägt, sich zu verirren in Chengdu. Die einzelnen Comicfiguren, die haben nämlich zum Großteil so tierhafte Gesichtsformen. Zum Teil tragen sie auch Tiermasken, wie die Hauptfigur, nämlich diese hübsche Katzenmaske trägt, die sie manchmal aber auch gegen eine andere Maske tauscht. Also dieses Motiv ist ja nicht ganz unbekannt irgendwie, dass mit diesem tierhaften Aussehen der Comicfiguren halt so ein bisschen gespielt wird. Zum Teil haben die Comicfiguren aber auch ganz menschliche Gesichtszüge. Und ansonsten ist die Handlung eigentlich ganz realistisch gehalten. Also das Chengdu, das man da sieht, das ist durchaus vielleicht vergleichbar oder sehr ähnlich mit der wirklichen Stadt Chengdu. Wobei die handelnden Figuren immer vor so einem künstlerisch grob gerasterten Hintergrund sich bewegen. Also es ist so ein sehr schöner zeitungsartiger Raster, der da über die Hintergrundmotive gezogen ist. Das gefällt mir eigentlich sehr gut. Durchzogen ist dieser Comic auch von vielen Literatur- und Comicbezügen. Zum Beispiel wird da auf Marco Polo Bezug genommen oder an Sachen Comicbezüge geht es da um Hergés Tim und Struppi Comics, also in konkret gesagt der Blaue Lotus, der damals auch in, als Hergé den veröffentlicht hat, in China gespielt hat, nämlich in Shanghai, glaube ich. Die Hauptfigur in dem Comic, die leidet hauptsächlich unter der Fremdheit und der Entfremdung in dieser riesigen Millionenstadt, kommt dadurch aber auch immer wieder zu sehr absurden Erlebnissen oder verliert sich in sehr befremdlichen Träumen. Also wie gesagt, mir hat der Comic sehr gut gefallen, obwohl er durch den realistischen Blick auf diese Fremdheit der Großstadt für diese Hauptfigur, die aus Deutschland dahin fliegt, eben dadurch hat es so ein bisschen was Fragmentarisches, weil diese Erlebnisse, also er kommt nur sehr schwer dahin zu der Stadt, also findet sehr schwer ein Verhältnis zu dieser Stadt oder also er kennt da schon Leute zum Beispiel, also er ist quasi schon irgendwie nicht total hilflos da in dieser Fremdheit, aber es hat sowas Fragmentarisches. Ja, scheitert manchmal so ein bisschen an der Oberfläche dieser Stadt. Ja, mehr dazu kann ich aber in 2 Wochen vielleicht sagen, wenn ich den Comic nochmal mir genauer angeguckt habe und vielleicht auch Sascha Homer interviewt habe. Und jetzt spiele ich zum Abschluss nochmal ein Lied von der Band Die Strafe aus Mönchengladbach, die ihre neue Platte Krunk oder Krank auf dem Leipziger Major Label vor kurzem veröffentlicht haben, nämlich das Lied Fensterbank. Deine Zeit ist abgelaufen, du hast nicht mehr gebraucht, du bist anscheinend nutzlos und gebrech dich auf. Es hört sich falsch an, obwohl es richtig macht. Sich übernimmt's weg, aber ich seh nur Lach. Du fühlst dich ausgerutscht, doch du stehst nur noch im Weg. Darum bist du jetzt im Heim, das hat dich aufgeregt. Du hast getan, wie dir gesagt, und heute fragst du dich wofür. Und du schaust jeden Tag auf die wohl allerletzte Tür. Es ist hier kalt und das weiße kennst du kaum. Die Einsamkeit in deinem Herz, alles wofür du noch lebst, ist noch größer als der Schmerz. Verlust du noch, dass du mal gehst. Ein kleiner Weg im Spiegel, gestern, heute, morgen, jetzt. Seh ich mich in 30 Jahren, welche Seite ist verletzt? Diese Zukunft will ich nicht, dann wär ich lieber froh. Das ist schattliche Licht, lieber alleine, mein Alarm. Ich will doch nur ein Stück vom Glück. Um was genau, leider kann ich nicht zurück. Und wenn's nicht reicht, bitte ich selber einen Mord. Ich will überleben, noch genießen. Und in der Zukunft lass ich mich die Leiche schießen. So ein Leben ist doch nur ein besserer Tod. Ja, hoch, da bin ich auch beinahe schon wieder am Ende, aber noch nicht ganz. Es bleiben noch 5 Minuten übrig sogar. Und das kann ich natürlich auch noch nutzen. Einerseits wollte ich nochmal dazu aufrufen, morgen doch bitte die montäglichen Legida-Aufmärsche möglichst wieder zu blockieren oder zu verhindern, zu versuchen. In der momentanen Stimmung, die herrscht, wo Häuser angesteckt werden von Rechten und Flüchtlinge bedroht werden. Es ist auf jeden Fall notwendig, dass wieder mehr Präsenz auf der Straße auch gezeigt wird, dass Menschen auch dagegen sind und dass sie damit nicht so einfach durchkommen mit ihrer Strategie der Bedrohung und so weiter. Und aus diesem Grund spiele ich jetzt nochmal ein Lied von den Poison Girls vom Anfang, nämlich das Lied The Offending Article, und rufe nochmal dazu auf, morgen doch bitte Legida zu blockieren und das Social Center, das seit kurzem in der Prager Straße existiert, zu unterstützen. Ja, The Offending Article von den Poison Girls. Ich verabschiede mich. Substitutes for human love. Less risky than a human relationship. And when the affair is over, you can always put your pet to sleep. An affair of convenience. The convenience of the dominant species. Capture, domesticate, exterminate. Alongside exploitation of animals for laboratory experimentation, the pet and pet food industry is enormous. Feeding off our alienation from each other, sentimentalizing animals to fit in with our deprivations and needs for love, physical contact, and control. Capture, domesticate, exterminate. So the prettiest and most appealing pets are fed and pampered in return for companionship and obedience. Where have we heard that story before? The Miss World contests? The pretty docile pets of male sexist fantasy? Capture, domesticate, exterminate. A new girl every year, a new wife every 7-year itch. The Nazis selected the pretty Jewish girls for their brothels in the concentration camps, and murdered the old and ugly, discarded them, and used their bodies for soap, lampshades, and even to feed their guard dogs. Capture, domesticate, annihilate! I was a young girl child in the Second World War. All men were soldiers. I couldn't tell from their almost identical khaki uniforms which were ours and which were the enemy. Some of them came home on leave and mingled their tales of fighting on the front with snickering stories about the famous brothels at Port Said, where prostitutes were on offer side by side with donkeys. Donkeys who were screwed and abused, just like the women were. Extra, extra thrills and treats. I couldn't understand the hot-eyed glances and laughter at these stories. I was frightened. I'm still frightened. And of course, male military macroethics approved of the brothels rather than encourage homosexual contact between the ranks. Military regimes are terrified of love developing between soldiers. Balls must mean toughness and courage, but the bullet rips through and reveals the vulnerability of male flesh. Almost as tender as a woman, almost as vulnerable. They dare not admit that possibility. Listen, all butchers are men, the master race, manipulators, tormentors, manufacturers of meat. You rape and plunder and train your sons to follow in your footsteps by word and by deed. Give up your knives. Take instead the vulnerability of your own body, your fragile penis. Cherish love between man and man. Learn the tenderness of your own genitals before you carelessly penetrate the bodies of young and fertile girls. Learn first the mysteries of contraception, love and respect. And in the meantime, Don't be surprised if the rest of us will rise up and turn against you. We can invoke nightmares of revenge worse than you can imagine. And the woman may rise up who will have her knife. And in the name of life, she will take her knife. And castrating will avenge even the least laboratory rat that discarded ends up in a tin of pow. You may feed your pet tomorrow morning. Ihr befindet euch in allmählicher Zerbündelung bei Radio Blau. You are in gradual crumbling in Radio Blue. Möchtest du vielleicht auch bei Radio Blau mitmachen? Mit einer eigenen Sendung oder mit kleineren Beiträgen oder eher im Hintergrund? Das geht ganz einfach. Am dritten Mittwoch eines jeden Monats kannst du dich impfen lassen mit den wichtigsten Informationen zum Einstieg bei Radio Blau. Die lockere Runde heißt Erste Dosis Blau, beginnt um 18 Uhr und dauert eine Stunde. Am dritten Mittwoch eines jeden Monats. Mehr Infos unter radioblau.de.